Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und das bereits in Folge 28. Wir haben heute Donnerstag, den 4. April 2019. Mein Name ist Sascha Gottschalk. Ich sitze hier in meinem schönen, kleinen, kuscheligen Podcaststudio in Pinneberg. Und ich gebe weiter zu dem Kollegen am anderen Ende der Leitung, nämlich Dennis Kranz in Rostock. Hallo Dennis. Hallöchen, hallo Grüße nach Pinneberg. Ja, schön, dich mal wieder zu hören. Freut mich. Wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Ja, stimmt. Und, 4 Tage waren es, glaube ich, irgendwie. Ne? 4 Tage, ja, 4 Tage. Aber ich freue mich wieder, mit dir über die Songs sprechen zu können, denn wir werden heute zum zweiten Teil kommen, und zwar zum zweiten Semifinale des Eurovision Song Contests. Und wir werden wieder Orakel spielen und die Top 10 wählen, die ins Finale kommen werden. Und auch die Finalisten natürlich auch nochmal vorstellen, die schon dabei sind. Diesmal mussten wir ein bisschen abwägen, weil nach unserer Meinung ist das zweite Semifinale tatsächlich echt ein bisschen härter. Und da wird es, glaube ich, schon am 16. Mai ein Blutbad geben bei dem einen oder anderen Land. Deswegen haben wir uns da tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen schwerer getan, wen wir da sozusagen in die Top 10 und sozusagen in das weiterführende Finale setzen. Und ich bin bei dem Semifinale tatsächlich mal gespannt, ob wir da möglichst alle richtig getroffen haben. Es gibt ja immer so Überraschungen manchmal bei so Songs oder Ländern, wo man so denkt, ja, also nee, das ist niemals im Finale. Und dann ist es doch drin. Und dann ist es sogar mit einer hohen Punktzahl drin, wo man so denkt, ernsthaft? Hä? Ja. Also insofern ist es, ja. Und in diesem Semifinale ist es ja auch so, dass die Big Five, die sowieso schon für das Finale gesetzt sind, dürfen dann auch in einem der beiden Semifinals dann mitstimmen, nämlich Deutschland, Italien und Großbritannien. Und die werden wir dann heute auch natürlich vorstellen. Deutschland kennt vielleicht jeder nochmal, aber auch für die wollen wir es natürlich dann auch nochmal ein bisschen näher bringen. Und letztes Mal habe ich schon erzählt, ich war ja auf der Subscribe am vorigen Wochenende und war auch zu Gast beim ESC-Schnack. Dort haben die Kollegen, die machen jetzt auch noch weiter, die machen das in 4 Folgen, die gehen alle Songs durch. Also das könnt ihr euch dann auch tatsächlich nochmal anhören. Wir setzen euch da nochmal in die Shownotes, dass ich bei der ersten Folge sogar zu Gast war mit anderen Gästen noch. Und wir haben uns da auch noch über den ersten Teil des ersten Semifinals unterhalten. Okay. Das war sehr launig. Und auch schon beim letzten Mal sind wir beide, glaube ich, auch so auf ähnliche Urteile gekommen, wie wir dann damals, wie ich dann auch beim Songcheck mit meinen anderen Gästinnen, Mitgästinnen sozusagen gekommen bin. Und und wir machen das heute wieder so, dass wir eine kleine Einleitung machen und dann sozusagen feuerfrei. Ein bisschen reden. Und dann müssen wir da ein bisschen drüber reden. Diesmal mache ich da so ein bisschen den Moderator und lese so ein bisschen vor, was zu dem einen oder anderen Titel da zu sagen ist. Und dann steigen wir ein. Ja, und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der Schweiz an. Okay, gerne. Luca Haney heißt der Gute mit dem Song She Got Me. Eine Fachjury aus 20 Personen und ein 100-köpfiges Panel haben entschieden. Das klingt nach dem Auswahlverfahren für den deutschen Vorentscheid. Es handelt sich aber um die Schweiz, denn tatsächlich hat die Beratungsfirma Simon Kucher wie in Deutschland auch die Schweiz beim Auswahlverfahren unterstützt. Aber ansonsten fand natürlich alles intern und ohne Vorentscheid statt. Jetzt hat man sich für Luca Haney entschieden, der auch hierzulande als Sieger von DSDS 2012 bekannt wurde. Er wurde schon lange als Schweizer Vertreter gehandelt und jetzt wurde es Realität. Sein Song heißt She Got Me mit der Unterzeile Dirty Dancing. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so einer deiner Favoriten, Dennis, ne? Ja, so ein bisschen. Also ich irgendwie mag ich das, was er dann macht. Es ist irgendwie cool und endlich mal ein vernünftiger Song aus der Schweiz. Endlich ein, der definitiv, also wenn der nicht ins Finale kommt, dann weiß ich auch nicht, der muss ins Finale kommen, weil er echt eigentlich live sehr, sehr gut singen kann. Ich kenne ja noch seine DSDS-Sachen so und der kann was. Ich meine, der ist auch, hat auch mit Helene Fischer zusammen ein deutsches Lied sogar gesungen, hat auch letztens erst eine deutsche Single veröffentlicht. Aber ich glaube, der wird die Bude rocken mit Milchi Gatmi und ich habe so ein bisschen, ich glaube, der wird sehr, sehr gut abschneiden. Gewinnen werden wir sehen, keine Ahnung. Ist in den Wettquoten auch sehr, sehr hoch, aber ich finde ihn von dem Song her sehr, sehr gut und er kann das. Da habe ich wenig Angst, dass er das nicht hinbekommt, dort eine gute Platzierung zu machen und das auch live hinzubekommen. Wie siehst du denn das mit Luca? Ja, er ist ja bei den Wettquoten ganz hoch. Da muss man allerdings ja ein bisschen vorsichtig sein. Die sind ja auch immer tatsächlich so ein bisschen hochgejatzt. Das sind Fans, die voten. Ich würde auch mal sagen, es sind sogar auch eher so Spekulanten, die da auf irgendwas setzen, womöglich gerichtet auf die Vergangenheit. Also ganz lange Zeit war ja auch Russland auf Platz 1. Jetzt hat man dann irgendwann den Song gekannt. Dann war er jetzt nur noch auf Platz 2. Aber in dieser Liste ist Luca Haini ganz, ganz oben, was man bei der Schweiz also schon lange nicht mehr gesehen Richtig. Hat. Aber genau. Ich glaube, die Stimmen so aus der Community sind ja auch nicht so wahnsinnig schlecht. Also das ist schon alles sehr, sehr positiv. Es gibt da so einen offiziellen Clip, wie er da wie so ein ich würde mal sagen, wie so ein Torero mit Hütchen auf und so weiter, da so den Macho macht den Spanier und da spielen, Tänzerin dann eben halt zum sehr engen Tanz irgendwie halt auffordert. Und da weiß ich immer nicht so ganz, ob ich ihm diese Macho-Rolle wirklich so abnehme. Dafür ist er in meinen Augen tatsächlich ein bisschen zu jung. Aber das ist halt, es wird ja immer so dieser Subtext dann Dirty Dancing immer ein. Und das ist halt natürlich auch immer so ein Wiedererkennungswert eines Liedes. Und das machen die ganz gut. Und es ist halt wirklich auch sehr, sehr professionell produziert, was man so in den letzten Jahren von der Schweiz, gut, letztes Jahr, die waren jetzt auch nicht schlecht, die SIPs, aber Jahre davor war das auch teilweise so fast schon mit GarageBand zusammengekloppt und wo man so denkt, okay, das kriege ich irgendwie fast auch noch hin mit eigentlich fast gar nicht vorhandener kompositorischen Möglichkeiten. Aber in diesem Jahr ist das wirklich, glaube ich, eine gute, das könnte so eine zweite Eleni sein, also Zypern 2018. Ja, eine männliche Eleni. Ne? Ja, genau. Er hat nicht so lange Haare, mit denen er so rumwirbeln kann. Nee, und Brüste geht auch schlecht. Also, tja, aber das wird, glaube ich, ziemlich cool werden mit ihm. Ich glaube, der wird die Bude rocken, ja. Hoffe ich zumindest. Und das wird Spaß machen, das anzugucken. Das wird cool. Ich glaube, das wird mit ihm sehr, sehr cool. Also, der wird die Halle beben. Also das Video lebt ja so ein bisschen von dieser Vielzahl an Tänzern. Da würde er sich natürlich ein bisschen beschränken müssen, weil tatsächlich ja nur 6 Personen auf die Bühne dürfen. Das muss natürlich dann auch ein bisschen Backing wird er werden. Auch brauchen. Also Backing Vocals wird er ja auch brauchen, weil er ja irgendwie spricht und dann noch singt. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwer, live zu singen. Mhm. Das ist nicht einfach, weil er ja da irgendwie She Got Me und dann irgendwie das nochmal irgendwie mit dem Nebensatz so, ist ganz schwierig, das auch zu singen, glaube ich. Das ist nicht einfach. Ich bin gespannt, wie sie das lösen oder wie es dann live überhaupt ist. Ja, vielleicht machen sie auch was ganz anderes, ne? Vielleicht ist es dann auch so, jetzt, das ist dann der Clip. Und auf der ESC-Bühne in Tel Aviv wird man dann sich vielleicht dann irgendwie auch was anderes überlegen, was dann vielleicht uns auch irgendwie die Birne irgendwie wegbrennen wird. Ja, ich glaube, er wird um Tänzer nicht herumkommen. Oder Tänzerinnen, wie auch immer. Also das wird so sein. Also da wird jemand tanzen auf der Bühne, er wahrscheinlich mit. Weil das hat er auch im Clip gemacht mit den ganzen Tänzern. Das kann auch funktionieren, wenn er noch 2 Tänzer hat, die das dann mit ihm machen und dann noch 2 Backings. Das könnte durchaus, er dürfte drei Backhangs oder so und er und 2 Tänzer und er noch zusammen, das würde ja alles gehen. Also das, ich sehe das als. Naja, in den letzten Jahren hat sich auch so ein bisschen durchgesetzt, dass man die Backings dann auch sogar hinter die Bühne bringt, dass man die gar nicht sehen kann, dass dann der Fokus tatsächlich mehr auf das Tänzerische gelegt wird. Aber da gibt es halt sehr, sehr viel Spielraum und wenn ich meine ESC-Playlist anschmeiße, dann ist das der Song, den man da auch tatsächlich immer ein bisschen lauter macht. Also, ja, genau. Das macht schon irgendwie Spaß. Kann ich nur zustimmen. Also höre ich gerne, hört euch definitiv einmal an. Er ist etwas, was auch ganz normal bei uns im Radio laufen könnte, finde ich. Ja. Ne? Jo. Gut, dann machen wir weiter und zwar mit Schweden. Nach wochenlangen Vorrunden in verschiedenen Städten Schwedens endete das Finale wie immer in Stockholm. Die Rede ist vom Melodiefestival. Gewonnen hat der 36-jährige John Lundvik, der ursprünglich in London geboren und bei seiner Geburt von einem schwedischen Paar adoptiert wurde. Er wuchs zunächst bis zu seinem 6. Lebensjahr in London auf. Er und seine Adoptiveltern zogen dann ins schwedische Växjö. Seine musikalische Karriere startete er 2010. Er ist auch Komponist. So wird er einmal für Schweden als Sänger auftreten und andererseits als Songwriter für Großbritannien. Denn er hat auch den Song von Michael Rice aus Großbritannien Bigger Than Us mitgeschrieben. Sein Song heißt Too Late for Love. Ja, wir haben ja ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Schweden, ne? So. Schmalz, Schmalz. Also, ja, fang du mal an. Hm? Also, wenn ich ketzerisch da sein darf, es ist der Song, das ist der DSDS-Liga-Song von 2004, den Dieter Bohlen irgendwie aus der Schublade irgendwie rausgeholt hat und ich ihn am liebsten die CD würde ich gerne schreddern. Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht anhören. Ich finde ihn unsympathisch, es ist alles so glatt gebügelt, es ist nein, nein, ich finde es ganz grausig. Wie das ganze Melodiefestival, das war, also nicht das Ganze, nicht alles war schlecht, aber der Song, der kann zwar singen, der gute Mann, aber ich, das ist irgendwie nein. Nein. Also wenn ich das höre, muss ich es ausmachen. Ich kann mir das Ding nicht an. Es geht auch überhaupt nicht in mein Ohr. Es ist irgendwie. Es ist so abgeleckt, so zu durchkomponiert, zu. Ich weiß nicht, mir fehlen die Worte dazu. Also es ist irgendwie. Schweden hat irgendwie das. Ich glaube, wir werden wieder diesen Effekt haben, wie letztes Jahr, dass das Publikum das wahrscheinlich nicht gut finden wird, was er da macht. Weil das. Etwas ist, was ich irgendwie ich finde den Typen auch total unsympathisch. Mir fehlen die Worte dazu, ich kann mir das einfach nicht geben. Es geht einfach nicht. Also so vernichtend würde ich es jetzt nicht sagen. Ich finde ihn schon ganz sympathisch. Es hat ja so auch so ein Gospel-Part auch am Ende. Ja, das ist natürlich sehr, sehr inszeniert. Er hat auch eine gute Stimme, das ist halt auch alles, ja, es ist halt natürlich auch sehr, sehr kompakt, sehr professionell auch produziert, das kannst du sofort in die Heavy Rotation irgendwo ins Radio setzen. Das ist nur die Frage, der Trend beim ESC ist ja doch mittlerweile tatsächlich so, die Musik im eigentlichen Sinne tatsächlich doch mal ein bisschen mehr in den Fokus auch zu stellen, mehr Individualität auch zu ermöglichen. Und das ist, das geht den Schweden, finde ich, so in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen ab. Das hat so in den anfangenden 10er-Jahren hat das, glaube ich, ganz gut geklappt. Da hätte jeder gesagt, das ist modern, das ist irgendwie gut und so weiter. Aber ich denke mal auch, es gab ja tatsächlich, deswegen haben wir auch Schweden auch in dieser Top Ten irgendwie reingewählt, weil ich glaube, immer noch bei vielen so dieser Selbstgänger ist, ja klar, da rufe ich für an. Also die machen eine gute Show. Ob es jetzt tatsächlich die Show wird, wie beim Melodiefestivalen halt mit diesen Lichterblitzen und so weiter, das hängt ja ein bisschen von den Gegebenheiten dort vor Ort auch ab. Es ist jetzt auch nicht unbedingt, also ich höre es mir gerne an. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Song, den man jetzt irgendwie skippen muss. Aber ich glaube, also nicht nur ich glaube, sondern es ist dann oft so, der Song läuft und dann gucke ich mal so bei Twitter rein oder bei Instagram, was es da so gibt und so. Und es läuft dann so im Hintergrund. Also es ist so, das tut mir nicht weh, aber es ist halt auch so, leider muss ich sagen, schnell wieder vergessen. Also Ich finde ihn jetzt auch nicht unsympathisch, aber er macht schon einen netten Eindruck und alles und er scheint auch wirklich was drauf zu haben, aber das weißt du ja besser als ich irgendwie. Aus Schweden kommen ja ganz, ganz viele gute Sachen irgendwie, die da nicht unbedingt bei Melodiefestivalen irgendwie genau, stattfinden. Genau, leider, und das, ja. Das ist dann so ein bisschen schade und ja, also ich glaube, mit der Strategie wird es, glaube ich, mit Schweden, glaube ich, in den nächsten Jahren tatsächlich auch ein bisschen schwieriger, ne? Ja, definitiv, weil es so viele gute Sachen gibt. Und ich weiß ja auch, dass er sein LED-Schirm, nenne ich das mal, diese komische, schräge, ich sag mal, LED-Dusche, kann man das auch nennen? Weißt du das? Das ist eine Dusche, LED-Dusche, die wird er wahrscheinlich nicht mitnehmen. Also die Performance wird auch nochmal anders sein, als das, was wir da gesehen haben. Also das hängt jetzt auch echt davon ab, wie er Tag drauf ist und so. Aber für mich ist es so ein bisschen das Ding, für mich ist das ziemlich belanglos. Also weil ich das alles schon mal, wenn man das alles schon mal irgendwie vor 10 Jahren schon mal oder vor 15 Jahren auch schon mal hatte, diese Musik, diese Art der Musik, die er macht. Also weil eigentlich erwarte ich aus dem vom drittgrößten Exporteur von Popmusik erwarte ich mehr als das. Ja, das ist irgendwie etwas, was als DSDS-Siegersong irgendwie schon mal da war. Also deswegen, also schade. Ich finde es schade, dass man das so sagen muss. Aber es ist nichts, was ich mir jetzt unbedingt noch wieder anhören muss. Ja, die Schweden haben ja beim Melodiefestival ja auch immer dann im Finale so ein Part, wo sie ja auch so eine internationale Jury haben, die auch zu den Stimmen was beiträgt. Aber insgesamt ist es dann doch auch eher so Musik, die eher hauptsächlich in Schweden gut ankommt. Und das ist eben die Frage. Und die Welt hat sich auch tatsächlich in den letzten Jahren auch ein bisschen weiter gedreht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Steckenbleiben in alten Erfolgen. Ne? Vielleicht macht es auch tatsächlich Sinn, dass Christa Björkman vielleicht auch das Melodiefestivalen ja auch verantwortet, vielleicht doch noch einen Tick eher in Rente geht, um mal jemanden Neuem da auch die Möglichkeit zu geben, das Melodiefestivalen da neu auszurichten, weil das könnte auch mal irgendwann schief gehen, dass die Schweden auch nach 2010 auch mal irgendwie nicht das Finale erreichen. Also wir sehen es jetzt noch, aber vielleicht ist das noch so, also es war ja im letzten Jahr, war es ja so, die Jurys haben ja im vorauseilendem Gehorsam wie hieß der noch, Ingrosso, dann Benjamin, richtig ja. Viele Punkte gegeben und von dem Publikum 21 Punkte insgesamt. Die zweitschlechteste Punktzahl, ja. Die man kriegen kann. Ja. Also deswegen sage ich ja, die Schweden haben ein Problem, ein Musikproblem, kein Showproblem, die haben ein Musikproblem, weil diese ganze Musikszene aus Schweden nicht richtig abgedeckt wird. Da sind halt diese typischen Massenwaren drin, obwohl es Schweden viel, viel, viel, viel mehr Musik zu bieten hat. Ich habe lange Zeit, viele wissen das ja nicht, lange Zeit eine skandinavische Rock- und Popmusik-Sendung gehabt, wo ich sehr, sehr viele schwedische Musik vorgestellt habe, die da überhaupt nicht vorkommt und die sehr, sehr gut ist, die aber noch nie bei Melodiefestivalen waren. Also das ist halt schade, weil Schweden so eine tolle Musikkultur hat, ja, eine Musikszene hat, die auch noch vom staatlichen Seite unterstützt wird mit einem extra Amt und all das. Also es gibt extra ein Amt für Musikförderung und das ist halt etwas, was ich nicht verstehe, warum da sehr, sehr viel auf Massenware zugegriffen wird, weil die Musikszene so vielfältig ist. Ja, das ist einfach schade. Also das wird noch nicht, das spiegelt noch nicht die ganze, die Bandbreite wieder, die Schweden halt hätte. Weil da gibt es so viele coole Sachen. Aber ja. Naja. Unbedingt. Ja. Gut, dann machen wir mal weiter und zwar mit einem unserer Nachbarn. Wir haben ja sehr viele, aber die sind natürlich uns besonders nah, weil sie ja auch, naja, nicht die gleiche Sprache, aber auch sowas wie Deutsch sprechen. Nichts teilt Österreich und Deutschland so sehr wie die Sprache. Und ja? Trotzdem ist es ja ein Land, was uns auch kulturell und so weiter auch sehr, sehr nah ist. Seit 2017 bestimmt der ORF seinen Künstler für den Eurovision Song Contest intern. Und nach dem erfolgreichen dritten Platz von Cesar Sampson schickt man in 2019 die 31-jährige Gabriela Horn aus der Steiermark, die sich als Künstlerin Pender nennt. Ihr Debütalbum Evolution hat die Steierin 2018 herausgebracht und damit einiges Aufsehen in ihrem Land erregt. Sie schreibt nicht nur ihre Songs selber, sondern hat das Album auch selbst produziert. Ihr ESC-Song heißt Limits. Mhm. Ja, eine Ballade. Eine sehr, sehr schwierige Ballade. Eine sehr schwierig zu singende Ballade, finde ich. Da kommt jetzt wirklich darauf an, ob sie das so live hinbekommt. Wenn sie das so live hinbekommt, wie sie es im Video macht, weil sie steht ja nur, ich glaube, alleine vor dem, also vor der Kamera und hinter ihr läuft sozusagen ein Greenscreen irgendwie ab, wo sie auch wirklich dann anfängt fast zu weinen, ne? Oder eine Träne loslässt. Wenn sie das so hinbekommt, wie im Video, dann ist sie definitiv im Finale und hat definitiv auch eine gute Platzierung. Wenn sie das nicht so hinbekommt und irgendwie was nicht stimmt, dann kann das auch nach hinten losgehen. Das ist sehr, sehr schwierig bei Österreich, weil Paar Ender, wie man sie aussprechen will, keine Live-Videos oder keine Live-Performances von ihr gibt. Das heißt, man kann gar nicht beurteilen, wie sie live klingt. Das ist halt das, ne? Also das ist echt schwer. Also es muss halt stimmig sein. Ja, ich habe mich mal so ein bisschen reingehört so in ihr Album und das, was sie sonst so gemacht hat. Da sticht jetzt auch dieser Song tatsächlich auch ein bisschen heraus. Also es ist schon auch sehr Elektropop, ist da so der Schwerpunkt bei ihr. Aber und sie singt es ja sehr, sehr zerbrechlich, sehr klein und fast schon so flüsternd. Und gerade so in so einer großen ESC-Halle, wenn dann im Hintergrund auch dann die Fans johlen, gut, das kann man alles ein bisschen runterdimmen. Ist es diese Stimmung da wirklich auf den Punkt zu bringen? Ich würde mal unterstellen, dass der ORF das natürlich auch vorher gecheckt hat. Ich lasse das Video gerade laufen, da lief auch gerade die Träne einmal runter, also sie scheint auch eine sehr gute Schauspielerin zu sein. Also wir haben uns jetzt tatsächlich mal entschieden, so ja, das wird genauso wie in dem Clip oder sogar noch geiler und ich glaube, dann wird es wirklich ein Hammer-Song und man muss tatsächlich auch sagen, die Österreicher haben mit ihrer internen Auswahl mittlerweile ganz gutes Händchen über einen sehr langen Zeitraum auch bewiesen. Das sind nicht immer unbedingt jetzt die Songs gewesen, jetzt mal abgesehen vom letzten Jahr, die dann unbedingt auch in den Top Ten waren, aber es war gute Musik, ganz unterschiedlich auch. Und sie sind wirklich fernab davon, wie es mal bei ihnen war, dass sie ja auch mal so ein Land waren, was unter den letzten war, nicht ins Finale nicht gekommen teilnehmen war. Wollte. Und dann haben sie mal zeitweise auch mal pausiert, so unter dem Motto, uns mag ja sowieso keiner, das ist ja immer dieser übliche Reflex daraus. Und dann haben sie sich tatsächlich mal so ein bisschen angestrengt. In der Songauswahl und das wird glaube ich sehr, sehr interessant und ich freue mich da schon tatsächlich auf den Auftritt, was wir da zu sehen bekommen, ne? Definitiv, wir wissen es nicht, also es ist sehr, sehr schwierig, das vorherzusagen, also was da passiert wird. Wir kennen das Video, aber wir wissen halt nicht, ob sie das so live hinbekommen. Das ist ja immer diese Krux, die man hat. Es muss live passen. Und wenn sie das live so hinbekommt wie im Video, dann wird das geil. Ja. Also man hat sich für den Drahtseilakt in diesem Jahr entschieden. Und da werden wir mal gucken, ob Pender dann an dem Seil runterfällt. Das wäre, wie gesagt, sehr, sehr schade, weil ich glaube, das ist, glaube ich, auch so eine Künstlerin, die jetzt so gerade dabei ist, tatsächlich die eine Stufe noch höher zu gehen und bekannter zu werden, auch über Österreich hinweg. Und das könnte ein schönes Sprungbrett auch für sie sein, auch in Europa da so auch ein paar Punkte im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie halt auch zu holen. Ja, dann machen wir mal weiter und gehen nach Armenien. In dieser Saison könnte Armenien zumindest in einem Punkt Erster rufen, denn Zirbuk wurde für die EST-Saison 2019 vom armenischen Sender ARN-TV als erste Teilnehmerin des laufenden Jahrganges nominiert. Doch erst kurz vor dem Head of Delegation Meeting, also der Einreichungsdeadline, wurde Walking Out als armenischer Beitrag veröffentlicht. Sirbugi Sargsyan, wie sie eigentlich heißt, wurde zunächst bekannt durch ihre Teilnahme beim armenischen X-Faktor und The Voice Ukraine. Jetzt will sie sich in ganz Europa bekannt machen. Ja. Es ist eine ja, es ist okay. Also ich sag mal so, Armenien ist ja fast immer weitergekommen ins Finale. Ich glaube, es gab es noch nie, dass sie nicht ins Finale gekommen sind. Die sind ja immer ins Finale gekommen. Oder fast immer, ich glaube fast immer ins Finale gekommen. Und der Song ist eigentlich, ja, es ist okay. Also kann man sich sehr, sehr gut anhören. So, das ist halt jetzt die Frage, was sie daraus machen. Was machen sie aus diesem Song? Was machen sie aus der Performance? Das ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn man sie halt auch nicht, überhaupt nicht kennt, ne? Es wird spannend, wie man das jetzt so hinbekommen will, aber das könnte cool werden. Könnte auch cool werden. Also es war tatsächlich gerade letztes Jahr, wo sie nicht ins Finale gekommen sind, sonst waren sie aber tatsächlich auch sehr erfolgreich, sind dann nochmal 2011 auch nicht ins Finale, ansonsten sind sie seit 2006 dabei und immer im Finale. Und ja, Armenien zeichnet sich ja da tatsächlich auch immer so ein bisschen daran aus, dass sie auch schon sich internationale Songwriter irgendwie halt einkaufen, das alles sehr, sehr international aufziehen, also wenig jetzt so typisch folklorische Klänge oder landestypische Klänge. Das ist halt dieses Mal eher so ein, ja, wie soll man sagen, so eine sehr, sehr rockige Nummer. Vom Outfit würde sie mich jetzt tatsächlich auch aus dem Clip so ein bisschen daran erinnern, an die junge Madonna, würde ich mal sagen. Stimmt. Oder vielleicht ihre Tochter sieht heute so aus. Ja, ne? Hast so recht. Ja, definitiv. Ja, man sowas sieht, in der man sieht so ein Schwarz-Weiß-Clip und sie ist da unter diversen Männern, die sie da so herumschubsen. Ist so ähnlich wie sehr ästhetisch gemacht wie jetzt bei dem griechischen Beitrag. Den hatten wir ja in der letzten Folge besprochen. Also ja, und das ist sehr rockig und das kennt man eigentlich auch aus Armenien, die sehr, sehr nach vorne gehen. Und da hat man jetzt sich im Gegensatz zum letzten Mal, dieses Kwami war halt also zum Einschlafen langweilig. Der Typ hatte überhaupt keine Ausstrahlung. Und sie hat da schon, sie bringt da, glaube ich, schon ein bisschen was auf die Bühne und könnte sich da, glaube ich, auch als Rampensau auch outen. Also das wird, glaube ich, eine spannend. Gute Nummer. Ja. Ja. Wird sehr, sehr spannend. Der glaube ich auch. Und, und da sie auch in der Ukraine sehr bekannt ist, aber die leider nicht mitmachen, aber gut. Aber so generell wahrscheinlich dort in dem Raum auch bekannt ist, könnte das wirklich interessant sein. Mal gucken, ob sie es wirklich schafft. Da bin ich echt gespannt. Gut, dann würde ich das mal hier ganz kurz in dem Text überspringen und gehen mal auf die Niederlande. Die Niederlande gehören auch schon zu den Altveteranen des Eurovision Song Contests. In diesem Jahr ist es bereits die 60. Teilnahme an diesem Wettbewerb. Erstaunlich dabei ist, dass der Sender Avotros gerade diesmal einen eher Unbekannten ins Rennen schickt. Es ist der 24-jährige Duncan de Moor, der sich Duncan Lawrence nennt. Besonders Carmen Linnets Sängerin Ilse de Lange hat sich für seine Teilnahme stark gemacht. Sie hatte ihn seinerzeit beim hiesigen The Voice of Holland in ihrem Team. Dort schaffte es Duncan bis ins Finale. Ilse de Lange ist fest davon überzeugt, dass er genau die Persönlichkeit hat, um beim ESC Erfolg zu haben. Sein Song für Tel Aviv heißt Arcade. Oder Arcade. Oder Arcade, genau. Arcade. Mir fehlen ein bisschen gerade die Sprache, weil ich habe jetzt sehr viele Akustikversionen von ihnen gehört. Und es ist mega. Wirklich. Also wirklich mega. Ich krieg davon mega Gänsehaut, wenn der klingt live wie im Studio. Und das Lied ist sehr, sehr, sehr, sehr schwer zu singen. Und das ist richtig, richtig gut. Also wirklich richtig, richtig gut. Für mich kommt es jetzt wirklich darauf an, weil ja stimmlich kann er das wirklich gut. Es gibt da irgendwie 3, 4 Live-Videos von verschiedenen Radiosendern aus den Niederlanden, wo er aufgetreten ist, in Akustikversion mit Klavier. Und der singt wie ein Gott. Also ernsthaft, der singt echt wie ein... Ich schwärme gerade ein bisschen, aber es ist echt... Er singt echt gut und ich habe echt Gänsehaut davon gekriegt, wie er live singt. Und das habe ich nicht so oft. Vor allem bei ESC-Songs nicht. Und der kann das richtig, richtig gut. Der weiß, wie er seine Stimme einstellen muss und er kommt mega sympathisch rüber. Ich bin jetzt echt gespannt, wie seine Live-Performance wird in der Halle und wie er das inszeniert. Weil diese Akustikversion ist das eine, aber dann diese Playback-Version mit dem Original-Playback, das wird interessant. Also das, ja, es wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Die Niederländer haben richtig guten Wurf damit gemacht. Endlich mal kein Country. Das hatten wir lange nicht. Wir ja, sehr oft jetzt lange Zeit. Das war ja letztes Jahr mit Waylon auch tatsächlich eine ganz arme Nummer, ne? Also ja. Der kam ja dazu, so, oh ja, Country, irgendwie ganz toll. Und dann war dann so, dann zappelten die, naja, es waren ja nicht Musiker, es waren ja tatsächlich Tänzer. Das konnte man auch sehen, weil die nicht mal richtig die Gitarre halten konnten. Und dann hat man so gedacht, was ist das denn so, ne? Also so im letzten Moment noch alles falsch machen, was man falsch machen kann. Und ja, ich glaube auch mal, wenn so jemand wie Ilse de Lange, die hat ja mit Waylon zusammen als Carmen Linnitz damals 2014 Came After the Storm gesungen und den zweiten Platz gemacht. Das ist auch eine Musikerin, die kann sehr viel und die wird sich da, glaube ich, nicht bei jemandem aus dem Fenster hängen und ja, und er hat eine tolle Persönlichkeit und so weiter, wenn da nichts hinter wäre. Weil die hat ja auch irgendwie einen Ruf zu verlieren. Und insofern glaube ich, ist das, ich habe da auch tatsächlich auch die eine Aufnahme, wo er da live gesungen hat, auch schon gesehen. Also das, da kann man wirklich sich drauf freuen. Ich bin jetzt da am nächsten Wochenende auch in Amsterdam, da gibt es dieses Eurovision in Concert, da wird er ja auch auftreten, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da von ihm kommen wird. Das ist etwas, wo man sich freuen kann und wenn man, auch wenn wir da schon so ein bisschen ablehnend drüber gesprochen haben, auch in den Wettquoten ist er ganz weit oben. Das war auch erst, als tatsächlich der Song rauskam. Das konnte man so auch sehen. Das war dann schon ganz stimmig. Also es ist nicht unbedingt so, dass die Wetten nicht wirklich ein Abbild geben würden. Also es ist schon mal so eine Tendenz, die man da auch sehen kann. Und man muss es aber wirklich ganz, ganz vorsichtig irgendwie betrachten. Aber da spielt er vorne mit der Schweiz, mit Russland, spielt er da ganz weit vorne. Nee, er ist, glaube ich, sogar auf dem ersten Platz im Moment. Genau. Genau. Und also er wird auch schon als einer der Favoriten auch gehandelt. Also den Niederländer danken, den sollte man auch ein bisschen weiter beobachten. Was der dann jetzt tatsächlich in den 2 Eurovisionswochen dann da eben halt auch vor Ort anstellt, wie er sich auch in Interviews geben wird und insbesondere welche Bühnenpräsenz er auch mitbringt. Also ja, aber stimmlich kann er es definitiv. Ja, stimmlich kann er das richtig, richtig, richtig gut. Also der kann, also deswegen schwärme ich auch so, weil das live zwar jetzt nicht in der richtigen Playback-Version dann live, aber in der Akustik-Version schon so geil ist. Also das muss man erstmal so singen können, wie er singt, weil er sehr, sehr hoch singt. Ne? Das ist sehr, sehr hoch. Und das muss man können und das kann er. Und das macht es halt gerade für mich jetzt so auch so spannend, wie er das dann umsetzen wird auf der Bühne. Ich hoffe, er ist dann nicht nackt auftritt, weil er ist im Video nackt. Ja, das wird aber, er nicht dürfen. Das wird er nicht dürfen. Es gab ja schon andere, die das schon versucht haben, aber das wird, glaube ich, richtig spannend und ich sag mal so, er ist einer der wenigen, der zu Recht sehr, sehr hoch gehandelt wird, weil er das stimmlich halt auch kann. Also das ist schon okay, dass der so hoch gehandelt wird. Das, ja, man hat sich ja in den Niederlanden ja jetzt auch in den letzten 5-6 Jahren auch ziemlich ins Zeug gelegt, auch wenn es dann mal zwischendurch ist mal Tränchen Osterhus nicht ins Finale gekommen. Es gab aber bis 2012 da auch so eine lange Durststrecke, wo sie wirklich ständig ausgeschieden sind. Ganz unten auch in dem jeweiligen Semifinale dann platziert waren, weil es einfach auch keine guten Sachen waren. Und in den letzten Jahren haben sie da wirklich auch kontinuierlich, also wenn wir da an Ogin denken, wenn wir da an Dovi Bob, auch die Kamen Linnets oder Anouk hat ja sozusagen diese Durststrecke beendet mit einem sehr mutigen Song, wo man auch erst gedacht hat, na, ob das was wird. Das war noch so in der Zeit, wo man mehr so diese Radiosongs gerne hat hochgevotet. Und und ich glaube, so in dieser Platz 10 hat sie gemacht, ne, glaube ich. Platz 9 hat sie gemacht, genau. Wow. Also da war sie in den Top 10 und Duncan wird da, glaube ich, genau in diese Reihe da auch hineinkommen und ja, mal gucken, ob es dann nächstes Jahr dann auch Amsterdam heißt. Oder Den Haag heißt, wir wissen es ja, keine Ahnung, oder was gibt es da noch so, gibt es mehrere kleine Städte, aber ja, das könnte ich mir, wäre schön mal in Niederlande zu fahren. Ja. Ja. Also, dass sich das Konzert anzugucken und den ESC in den Niederlanden auch noch zu haben. Das wäre mal eine schöne Feier. Ja. Okay, dann machen wir weiter. Und zwar würde ich mal sagen, machen wir weiter mit Aserbaidschan. Der diesjährige Teilnehmer Aserbaidschans Cengiz Mustafayev wurde in Moskau geboren. Erst mit 6 Jahren zog er mit seiner Familie nach Aserbaidschan. Eurovision.de nennt ihn einen aufstrebenden Musiker seines Landes. Er gewann das lokale Pop-Idol mit 16 Jahren und versuchte sich beim ukrainischen The Voice. Das scheint wohl auch so eine Talentschmiede zu sein, was ja schon in Armenien so war. Der 27-Jährige ist Sänger, Gitarrist und schreibt auch selbst Songs. Seine Musik ist geprägt von modernen Elektropop- und Akustik-Gitarren-Sound. Also ich muss sagen, der Song gefällt mir gut. Also richtig gut sogar. Cengiz singt aber auch sehr, sehr hoch. Ne? Es ist nicht ganz einfach zu singen, glaube ich, das live. Aber es hat irgendwie was sehr, sehr Modernes. Es ist sehr, sehr modern. Ne? Sehr ungewöhnlich, auch aus nicht unbedingt aus Aserbaidschan, aber es ist halt schon anders als das, was wir sonst immer aus Aserbaidschan kennen. Und es macht Spaß. Also mir macht Spaß. Ich höre das jetzt auch regelmäßig immer auch mal selber auch so. Ich denke, da kommt jetzt wirklich auf die Live-Performance an und wie ihr das inszeniert. Von daher bin ich da echt gespannt, wie das die aus Aserbaidschan dann machen werden. Ja, die Aserbaidschan geht ja immer sehr, sehr auf Sicherheit, weil die wollen natürlich nach 2012 den ESC nochmal auch ins eigene Land irgendwie halt bringen. Also 2011 haben sie gewonnen, 2012 war es ja dann in Baku, wo sie ja extra Häuser weggemacht haben, damit sie die Arena da irgendwie halt dann bauen konnten. Und insofern kann man da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Auch im letzten Jahr mussten sie einmal am Finale vorbeischrammen, die Eisel. Da war es dann tatsächlich auch so, bei der Eisel, da habe ich jetzt gerade vor kurzem gerade wieder was gehört, die kommt ja eigentlich eher so aus dieser Jazz-Ecke. Und da habe ich neulich wieder was von ihr gehört, was genau wieder in diese Ecke ging. Und sie hatte dann ja eher so einen Popsong irgendwie halt getrellert. Und da bin ich, wie gesagt, ich bin dieses Jahr tatsächlich ein bisschen zwiegespalten bei all diesen Ländern, die so wirklich also auf Nummer sicher und wir machen das jetzt, das kann im Radio spielen und so weiter. Also Radio im Sinne von so, wir machen da so ein paar Bausteine, bauen wir zusammen und dann haben wir den Radio-Hit so. Und so funktioniert es ja meistens nicht, wie man es dann sich vorstellt und das werden dann die Leute schon mögen oder so. Da muss schon irgendwie ein bisschen Herzblut oder so mit dabei sein. Deswegen ist es dann dieses Truth von Cengiz für dieses Jahr ist halt, ja, das tut halt auch nicht weh. Man kann da auch mitwippen und wie auch immer, aber ja, das könnte auch aus jedem anderen Land sein, ne? Also es ist jetzt nichts irgendwas, wo man so denkt, ja, das ist typisch Aserbaidschan. Also insofern, er hat den Song mitgeschrieben. Was auch nicht so oft vorgekommen ist, sonst haben sie ja immer irgendwelche schwedische Ware, aber da sind auch Schweden dabei, die das mitkomponiert haben. Ja, Borislav Milanov, das scheint kein Schwede zu sein, aber den werden sie, glaube ich, auch von irgendwo eingehen. Ich glaube, das klingt so nach hier Russland oder so, glaube ich. So das könnte dann eher sein. Also die haben wahrscheinlich auch so zu Ukraine, Russland und so weiter in Aserbaidschan und Armenien, glaube ich, auch mal so ganz, ganz gute Andockpunkte, dass da vielleicht auch kulturell auch so der eine oder andere Austausch auch stattfindet. Aber ja, jedenfalls sind wir mal gespannt. Aber das wäre auch ein Song, den wir auch tatsächlich dann fürs Finale auch weitersehen würden. Ne? Hm, definitiv, ja. Ja. Dann kommen wir zu einem Rückkehrer, nämlich Sergei Lazarev. Der 36-Jährige ist der ESC-Welt kein Unbekannter, aber auch in Russland ist er schon lange ein Superstar. Schon als Kind sahnte er diverse Preise ab. Neben seinem dritten Platz beim Eurovision Song Contest 2016 bekam er für seinen Auftritt von You Are the Only One von der Presse den Marcel Besançon-Preis. Jetzt will er es noch einmal wissen und sich endlich die Siegerkrone aufsetzen. Ob das gelingt? Sein Song heißt Scream. Der Künstler heißt Sergei Lazarev. Tja, eine Ballade, die wir von ihm hören werden. Und es erinnert mich, darf ich das so sagen? Es läuft ja gerade im Kino Die Eiskönigin 2. Und für mich ist das der Titelsong für Die Eiskönigin 3, weil es könnte ein wirklich typischer Disney-Song sein, der diesen Aufbau hat. Das ist, du könntest da Elsa drunter legen, also die Eiskönigin drunter legen und dann hättest du den perfekten Soundtrack für das Disney-Musi, die Eiskönigin 3. Das ist so, also für mich ist das so, ja, ich glaube, der kann das stimmlich. Er ist jetzt auch gerade in ganz vielen, auch in Deutschland hat er jetzt auch ein paar Auftritte gehabt, ein paar Konzerte gegeben. Stimmlich kann er das. Aber ich sag mal so, er singt das bestimmt sehr, sehr gut. Und er kann das auch gut und ich glaube, die Performance wird auch sehr, sehr interessant sein, weil da muss es ja auch irgendwie nicht toppen, aber zumindest gleichwertig machen, wie es mit You Are the Only One gemacht hat. Und ich denke, da wird schon was Cooles bei rauskommen. Aber ich bin so nicht enttäuscht, dass er so eine Ballade genommen hat, sondern ich hätte eigentlich was anderes erwartet. Irgendwas mit mehr Wumms. Ja, wir kennen das ja noch von 2016, da hat man ja so eine große bespielbare Wand gehabt und die ist ja dann da hochgeklettert. Das war mit sehr aufwendigen Projektionen und Grafiken und so weiter. Er kam dann in so einen Strudel rein und so, ist dann nachher auch Dritter geworden. Und ja, der Song ist natürlich jetzt sehr balladig und ich würde jetzt mal so ein bisschen darauf spekulieren, dass das tatsächlich noch so eine Blackbox ist, weil das hängt jetzt tatsächlich ein bisschen davon ab, was da auf der Bühne passiert. Da kann natürlich sein, dass er sich da noch irgendwas Geiles überlegt, ob das nun Hologramm-Projektionen sind oder auch irgendwas, was auf der LED-Wand da ganz Besonderes da gespielt wird. Das ist ja jetzt, der Clip ist ja so ein bisschen wie so ein Video gemacht, so mit König und Prinzessin und Ritter und so weiter. Und ja, die Russen neigen natürlich auch tatsächlich immer so ein bisschen so zu dieser Theatralik, wenn ich gucke eben gerade mal, die war glaube ich 2015, wie hieß sie nochmal, Paulina Gagarin, A Million Voices, das war natürlich auch so aus der ganzen Telekom-Song, Brust ja heraus. Ich sehe auch gerade, Sergei Lazarev hat sogar damals, ist sogar Erster geworden beim Semifinale, in dem er angetreten ist. Also da hat er schon irgendwie auch, da hat er schon ziemlich gepunktet. Und dann ist natürlich auch so, wir haben natürlich alle jetzt etwas erwartet, wo er auf diesen Auftritt von 2016 nochmal irgendwie einen draufsetzt. Und dann ist es ja natürlich irgendwie so, wo man denkt, ja, echt jetzt? Mit so einem Song? Ja, das ist so ein bisschen, da werden wir mal abwarten. Also ich glaube, das ist ein bisschen so eine Blackbox, was da tatsächlich noch auf der Bühne irgendwie passieren kann. Ich glaube, wenn er jetzt nur auf der großen Bühne vor einem Mikrofonständer irgendwie nur singt und lass da mal noch so ein Pärchen im Hintergrund sein, die dann tanzen wird, dann wird das, glaube ich, eher nichts, weil das reißt niemand vom Hocker. Also, fand ich jetzt. Sehe ich auch so. Ne? Also, gut, er ist jetzt immer noch auf der 2 in den Wetten. Wir wollen nicht so viel über die Wetten reden, aber das ist ja immer auch so ein bisschen so ein Trendgeber. Aber ja, also wir werden mal sehen, wenn das, was er auf der Bühne macht, gut ist, dann wird er auch dann das Finale auch erreichen, glaube ich. Naja, also stimmlich kann er das. Also da habe ich jetzt keine Angst davor, aber wir wissen halt nicht, was uns erwartet. Also da weiß ich null, was uns da erwarten kann, weil die Nummer halt echt so ein typisches Disney-Ding ist für mich, aber da werden wir sehen, was da passiert, so, ne? Keine Ahnung. Das ist echt, echt schwierig, da überhaupt irgendwas vorherzusagen, weil er immer irgendwas irgendwas aus der Schublade kommt, was wir gar nicht erwarten würden oder gar nicht erwarten werden. Okay. Ja. Dann werde ich dir jetzt mal was Gutes tun und wir gehen mal nach Dänemark. In Herning fand der diesjährige dänische ESC-Vorentscheid der Dansk Melodien Grand Prix statt. 10 Beiträge standen zur Auswahl, von denen 3 ins Superfinale einzogen. Daraus setzte sich die 20-jährige Leonora Kolmor-Jepsen gegen Sigmund Trondheim und das dänisch-grönländische Duo Julie und Nina durch. Leonoras Song »Love is Forever« Love is forever, nicht ist, ist überwiegend in Englisch. Es gibt aber auch eine dänische, französische und eine deutsche Passage. Ja, das bisschen Frieden in Neu, so nenne ich das gerne auch mal, aber es ist richtig süß gemacht. Also Leonora ist so ein bisschen, ja, nicht lustig angezogen, hat so, wie nennt man das so? Ja, so komische Hosenträger hat sie da an, ne? Hosenträger an, eine schwarze Hose, ein Hemd und wird dann auf so einen riesigen Stuhl hochgefahren mit einem Lift, was man natürlich nicht sieht, weil die Kamera immer davor ist. Und dann singt sie ihr Lied, was sehr, sehr süß gemacht ist. Also ich finde das echt süß. Es ist irgendwie sehr beschwinglich, einfach, aber irgendwie auch genial. Ich weiß, dass mir ein paar Leute jetzt den Kopf dafür abreißen, dass ich das sage, aber ich mag es ernsthaft sehr, sehr, sehr gerne, weil es irgendwie so eine Leichtigkeit hat, so eine Art und Weise, dass ich mir gerne anhöre. Und mich nervt dieses Lied auch überhaupt nicht, gar nicht. Also es ist, wenn man es einmal hört, weiß man, oh süß. Und weil es auch dieses, und da passen auch die Sprachen, die verschiedenen Sprachen auch super irgendwie, weil wer hat Die Dänen hatten lange Zeit keinen Song, der auf Dänisch war. Also es gab es lange überhaupt nicht, dass da dänische Zeilen drin sind. Und jetzt haben wir es endlich mal und ich finde es irgendwie toll, weil das über dieses Liebe-Thema, Liebe ist für alle da. Ja, Liebe ist für immer, Liebe ist für alle da. Irgendwie passt das mit diesen verschiedenen Sprachen sehr, sehr gut da rein. Also das ist einer der wenigen Songs, wo das auch irgendwie funktioniert. Was funktioniert nicht immer. Weil wie bei Frankreich zum Beispiel, wie wir es in der letzten Folge besprochen haben, da ist ja Deutsch und Französisch, würde ich schon sagen, Englisch und Französisch ja gemischt, da funktioniert das nicht so gut, aber da ist es etwas, weil es halt irgendwie zum Song passt. Das passt irgendwie zur Stimmung des Songs und da glaube ich, dass sie, wenn sie das gut so live hinbekommt, wie sie es gemacht hat in Dänemark, kommt sie zu Recht auch ins Finale. Auch wenn mir da wirklich Leute, weil wir auch schon ein paar Kommentare zugekriegt haben, dass ich also Dänemark so toll finde, aber und ja, dafür mir gerne den Kopf abgerissen werden würde, man mich entfolgen möchte, weil ich den Song mag. Aber es ist, ich mag ihn echt gerne und das ist echt eine süße Nummer. Wir grüßen mal Sonja von den Popmillionären. Mit der hattest du dich ja dann neulich etwas, gezofft, ich weiß nicht genau. Nee, gezofft, sie wollte mich entfolgen, weil ich diesen Song mag, aber gut. Ja, die übrigens auch einen ganz tollen Musikpodcast rausbringt. Also da könnt ihr euch auch noch mal reinlocken. Das ist wirklich sehr hörenswert. Also die gehen bisschen mehr noch auf Musik ein, als wir das hier tun. ja, also das ist erstmal ist es ein Song, der mir auch überhaupt nicht wehtut. Ich glaube, der wird auch so ein bisschen, glaube ich, auf der Kippe stehen. Der wird, glaube ich, auch eher so im Bereich, wird es nun der 10. oder der 11. Platz, also was da entscheiden wird, ob sie ins Finale reinkommt oder nicht. Es hat so ein bisschen was so von Lenka, und ich kann mich mal so an Werbespots erinnern, so für Computer, wenn es so besonders einfach sein soll und so weiter, dann macht man solche Melodien, die so ein bisschen fein und nett irgendwie halt auch so sind. Da kommt es natürlich jetzt irgendwie auch so ein bisschen darauf an, zwischen welchen Songs sie zum Beispiel ist, wird sie da irgendwie halt untergehen. Also ja, das wird man sehen. Ich finde die Inszenierung auch nicht gerade schlecht. Also mit diesem großen Stuhl, dann kommen ja noch an den Seiten, kommen ja noch so zwei Tänzer dazu, die auf der Leiter dann irgendwie da so hoch, und mit den dreien sitzt sie dann da zusammen auf dem Stuhl. Ich schätze mal, dass sie das Staging auch tatsächlich auch beibehalten werden. Das, glaube ich, macht ja auch im Grunde diese ganze Songpräsentation auch aus. Ich glaube, alles andere, dann wird es dann wirklich, wirklich ein bisschen sehr platt. Aber ja, das ist halt so Dänemark. Die haben ja auch eher so eine durchwachsende. Ich habe übrigens mal eben geguckt, also der letzte dänische Song muss wohl 1997 gewesen sein. Kollekai mit Stemmen i mit Leaf. Das muss wohl das letzte Mal, sonst sind das eigentlich alles englische Titel. Und ja, da hat man eben, und die Dänen machen halt des Öfteren auch so Songs, wo du dann immer so denkst, ach ja, das habe ich irgendwo anders auch schon mal gehört, so, ach ja, das kriege ich da. Da war dann so ähnlich, sowas wie Only Teardrops, der Siegertitel von 2013, dann eher sowas, was dann auch für sich irgendwie halt stand, aber so zum Beispiel von Basim, der Klischee-Song oder so, das war halt ja dann so, Michael Jackson für Arme, so ein bisschen, oder Bruno Mars, ne, so irgendwie in der Richtung. Und ja, also wir sind mal gespannt. Ich glaube, es wird für Leonora wird es, glaube ich, schwierig. Aber wir halten sie jetzt erstmal so im Finale auch mal drin und werden das, glaube ich, mal so im Auge behalten. Dann mache ich mal weiter mit einem Song, der mein Guilty Pleasure ist, nämlich Rumänien. Okay. Ähnlich wie beim deutschen Vorentscheid gilt die 26-jährige rumänisch-kanadische Sängerin und Komponistin Esther Peoni als Überraschungssiegerin des Selecția Națională. Denn eigentlich stand die 16-jährige Sängerin Laura Bretan nach Meinung vieler Fans ganz hoch im Kurs. Aufgrund des Abstimmungsverfahrens, nachdem die Zuschauer nur einen ganz geringen Teil des Ergebnisses mitbestimmen können, hat die Jury dafür gesorgt, dass die Wahl auf Esther fiel. Dem vorangegangen war ein Werbespot im vergangenen Oktober, in dem sich Laura gegen die Ehe für alle aussprach. Insbesondere die Vivi-Blogger William D. Adams und Dieben Adaremi, die in dieser Jury saßen, sorgten für hohe Punktzahlen für Esther, was zu vielen Verschwörungstheorien führte. Esther Song heißt On a Sunday. Also die Rumänen haben sozusagen auch ihren Vorentscheidsskandal wie in Deutschland. Nur ist das Ganze natürlich ein bisschen stärker hochgekocht. Ich habe mir mal den zweitplatzierten Song angehört und ja, ich dachte mir so, nein, das ist nicht der beste Song. Und ja, es ist natürlich immer unglücklich. Ich habe dann auch so gedacht, ja gut, gegen die Ehe für alle zu sein, dazu hat natürlich jeder sein gutes Recht, das zu sagen. Ob man eine 16-Jährige dann in so eine Kampagne mit einspannen sollte, die das dann auch so schön brav irgendwie nachplappert, das ist natürlich noch eine andere Geschichte. Mhm. Und ja, und die haben, glaube ich, der Zweitplatzierten haben ja William und Dieben nur so 5 oder 6 Punkte immer jeweils gegeben, und dann kochte eben halt dann so dieser Skandal hoch. Ja, wie kann denn das sein, dass ja eigentlich Journalisten, die sich so mit dem ESC halt beschäftigen und da eher neutral sein sollten, warum sitzen die da mit in der Jury? Und insbesondere, warum sitzen da gleich zwei vom Vivi-Blog irgendwie halt davor? Ich glaube mal, letztendlich ist es auch eher ein unnötig hochgekochter Skandal, der so gar nicht dem Stand hält. Also ich weiß nicht, ob du den Song mal gehört hast von der Laura. Also ich glaube nicht, dass sie damit besonders gut gefahren wären. Insofern glaube ich, ist ich fand ihn auch nicht so toll. Ich habe ihn gehört, ich fand ihn auch nicht so toll. Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich Esthers Song okay finde. Der Beat ist ganz interessant. Der die ganze Zeit immer so buff, buff, buff macht. Irgendwie so buff. Was auch ungewöhnlich ist für den Song irgendwie. Aber für mich läuft er unter meinem Radar. Ich habe irgendwie jetzt nicht, dass ich jetzt sagen muss, ich habe mir die Songs ja alle mal angehört, vorher auch angehört, aber ich habe den irgendwie schnell vergessen. Ich weiß nicht warum. Also der läuft unter meinem Radar irgendwie. Keine Ahnung, warum. Schade, weil ich halt nicht weiß, wie der so dann in der Inszenierung dann sein wird. Aber das wird spannend. Aber ansonsten läuft das so ein bisschen so nebenher. So. Also ich würde ihn jetzt nicht ausschalten. Das nicht. Würde auch ganz okay klingt. Aber so nebenbei. Also ansonsten ist das irgendwie so, ja. Also ich fand bei dem Vorentscheid, fand ich das schon, da standen dann so zwei Männer da etwas abseits, die dann halt da diese Gitarren, diesen Gitarrenriff da im Hintergrund spielen. Das hat mich schon tatsächlich irgendwie gekickt. Man hat jetzt bei dem Song On a Sunday auch tatsächlich eine ESC-Version nochmal gemacht. Da ist es nochmal ein bisschen. Es gibt so am Anfang gibt es so ein Audio-Aussetzer. Das soll so sein. Das haben sie auch tatsächlich drin gelassen. Sie haben so ein bisschen, ja, sie haben das so ein bisschen glatter gemacht, aber in meinen Ohren sozusagen trotzdem jetzt nicht verkehrt. Und ja, also ich komme halt jedes Mal tatsächlich ins Kopfnicken, wenn dann eben dieser nach diesem Einführungsteil halt dieser Beat irgendwie halt kommt. Er ist jetzt nicht besonders, da sind jetzt nicht besonders viele Feinheiten oder so drin, aber es kickt mich, also mich kickt es tatsächlich. Ich würde es jetzt auch nicht tatsächlich als, der wird auch den ESC gewinnen, wobei ich auch tatsächlich mal nach Bukarest gerne fahren würde. Aber ich glaube, dazu reicht es nicht. Ich habe sie live irgendwo mal gesehen. Da war sie, glaube ich, bei einem Radio. Da mag die Akustik jetzt auch noch nicht so doll gewesen sein. Da fand ich es dann stimmlich nicht ganz so überzeugend, aber ich würde mal tatsächlich unterschätzen, naja gut, das war dann jetzt auch, die Technik war nicht so besonders und wollen wir mal gucken und sie hat ja noch bis Anfang Mai ja noch Zeit genügend, diesen Song dann auch irgendwie zu üben, das machen sie ja auch alle, aber ich fand den, selbst nach diesem vorangegangenen Desaster bei dem Vorentscheid irgendwie, glaube ich, haben die Rumänen eigentlich auch in der Vergangenheit immer mal wieder ganz gute Songs. Letztes Jahr hatten sie nicht so viel Glück mit ihrem Song, aber es gibt schon aus Rumänien so manch ganz so gute manch Sachen, ja. Titel, wo man so denkt, ja doch, da haben sie eigentlich ein ganz gutes Händchen. Ich gucke jetzt mal gerade, ja, natürlich Jodel It, ne? Also das war natürlich, das war ja so ein ganz besonderer Song. Dann gab es ja auch noch mal so ein Skandal, dass der Ovido in 2016 nicht dran teilnehmen konnte, weil der rumänische Sender die Mitgliedsbeiträge säumig war, über mehrere Jahre zurück. Das hat man dann ganz schnell, aber zum Beispiel Voltasch oder auch der César, der eine sehr hohe Stimme hatte, dieser Countertenor. Also das war schon, da kommen schon auch immer der wieder Graf mal so Zahl aus Rumänien. Ja, aber ja. Da kamen schon immer mal so ganz interessante Sachen irgendwie halt bei raus. Und in dem Falle jetzt auch, mich kickt das schon immer so ein bisschen, wenn das so auf so einer Art Country-Schiene irgendwie daherkommt. Und insofern ja, bin ich mal sehr gespannt. Also ich denke aber auch mal, dass die tatsächlich auch ganz sicher dann auch im Finale auch sein werde. Gut, dann machen wir weiter. Ich gucke jetzt gerade mal, bis auf Lettland haben wir, glaube ich, dann auch soweit außer den Big Five auch alles dabei. Nicht, dass wir, nicht, dass wir was vergessen. Ja, Lettland. In diesem Jahr schickt Lettland die Indie-Pop-Band Karussell ins Rennen. Ihr Song That Night handelt von einer Frau, die miterlebt, wie der Mann an ihrer Seite einen Menschen erschießt und anschließend mit ihr gemeinsam in eine ungewisse Zukunft fährt. So weiß es jedenfalls Irving Wolter bei Eurovision.de zu erzählen. Die Sängerin Sabine Zugra und der Gitarrist Markis Wasilewskis bilden seit 2015 eine Band. Im letzten Jahr wurden sie einem breiteren Publikum bekannt, als sie in der lettischen Konzertshow Pasaka Ciema, was so viel wie Wintermärchen heißt, aufgetreten sind. Für mich irgendwie so ein bisschen Country auch, oder? Es ist so Folk. Musik, so ein bisschen auch, ne? Also so ein bisschen Country. Oh no, für mich ist es mehr so Indie, glaube ich. Also ja, Country. Es ist irgendwie so eine Mischung aus beiden. Es ist irgendwie, es ist sehr, sehr, sehr, nicht getragen, aber sehr, sehr einfach auch. Aber was cool ist, ich finde das irgendwie, diesen Vibe so mit dieser Gitarre und so, das ist eigentlich was zum Mitschnippen, ne? So auch bluesig. Es ist irgendwie alles irgendwie eine Mischung aus allen möglichen. Ja. Finde ich gut. Also kann man sich anhören. Die Frage ist, ob sie ins Finale kommen damit. Das ist auch so, für mich auch so ein Wackelkandidat, genauso wie Dänemark. Ja, ja, ja. Ne? Ja, ja, ja, ja. Ne? Mhm. Es ist auch so ein Wackelkandidat. Aber wenn die das live gut machen und das mit der Performance stimmt, dann kann das durchaus funktionieren. Aber das ist etwas, was ich mir auch gerne so bei der Autofahrt mir vorstellen kann. Ja, also erstmal kann ich mir die Band und auch den Song sehr gut irgendwie vorstellen. Ich gehe irgendwo in so einen kleinen Club, trink was dabei. Und dann spielt die da live in Pub-Abend sozusagen. Genau. Und dann höre ich mir diese Band an. Also tatsächlich, die stellen sich dann oder setzen sich dann auch nur so mit ihren Instrumenten dahin und spielen dann los. Also das ist ohne große Effekte. Also ich vermute auch, auf der Bühne in Tel Aviv werden sie da jetzt nicht Pyrotechnik und irgendwie mit Tänzern und so weiter, sondern da wird, glaube ich, auch tatsächlich so ein kleines Club-Staging, glaube ich, aufgebaut und dann sitzen die so ähnlich wie bei vielleicht Max Mutzke und so weiter, da wird dann irgendwie, die sitzen da alle so nett beieinander, sie singt dann dieses Lied und das ist nicht verkehrt, also das gehört auch zum ESC, einfach mal so eine ganz einfache Nummer, tatsächlich mal spielt nur die Musik eine Rolle, auch wenn das Staging, auch wenn es jetzt ganz ruhig ist, natürlich da auch dazu gehört, auch zum Auge dazu passt, das ist schon, das finde ich schon nicht verkehrt, aber ich glaube, so ähnlich wie Dänemark ein Wackelkandidat, also das könnte drin sein, es könnte auch draußen sein, weil tatsächlich da die Konkurrenz auch ein bisschen stärker ist, da können wir gleich nochmal die Länder nochmal aufzählen kurz, die wir da jetzt nicht mit reingenommen haben. Ja, und das wird, glaube ich, dann interessant werden, ne? Ja, definitiv. Definitiv, ja. Das wird sehr, sehr spannend. Aber es ist ein toller Song. Also höre ich mir auch gerne mal an. Ja, bevor wir die Big Five noch machen, also wir hätten dann draußen gelassen Irland, Moldawien, wer war da noch? Albanien, was ich allerdings sehr schade finde, aber das, glaube ich, ist dann doch ein bisschen zu fremd. Zu kreischend. Ja. Kroatien, der Mann mit den Flügeln. Oh, das ist auch so ein DSDS-Song, den man nie wieder hören will. Jurijus so aus Litauen. Dann Michaela Pace aus Malta wäre für uns auch nicht dabei. Kano, wobei Kano wahrscheinlich auch eher so ein Wackelkandidat wäre, der eher raus, eher rein, aber wahrscheinlich eher was für Fans irgendwie halt ist. Das neu geschaffene Land Nordmazedonien noch mit Tamara Todevska mit Proud. Das könnt ihr euch dann nochmal in der auf unserer ESC-Tabelle auf escgreenroom.de nochmal anschauen. Da sind dann auch nochmal die Videos. Die könnt ihr euch dann auch nochmal nachhören. Und die werden wir auch dann immer mal aktualisieren, wenn es dann mal wieder irgendwelche neuen Sachen gibt. Im Moment sind es alle offiziellen Clips, die die Länder auch bei der EBU einreichen mussten. Und dann sind wir mal gespannt auf die Live-Performance. Ja, und dann ist natürlich so, die Big Five sind natürlich immer gesetzt. Und man teilt das dann so ein bisschen auf, dass jeweils drei davon dürfen eines der beiden Semifinals mitstimmen. Und in diesem zweiten Semifinale sind wir auch in Deutschland gefragt. Und für Deutschland treten Sisters mit Sister an. Denn nachdem vor 40 Jahren Genghis Khan mit Genghis Khan für Deutschland beim ESC in Israel antraten, singen in 2019 jetzt Sisters für unser Land. Das Duo besteht aus Laura Kestel und Carlotta Truhmann. Und nein, die beiden sind keine Schwestern. Vielmehr geht es in dem Song um mehr Miteinander unter Frauen für ein Ende von Zickenkriegen und zu viel Drama. Laura war bereits als Background-Sängerin von Sarah Connor, Stefanie Heinzmann und Lena unter Vertrag und Carlotta sang bereits mit Revolverheld. Deutschland ist für das Finale gesetzt und muss sich nicht in einem der Semifinals qualifizieren und Deutschland darf beim zweiten Semi mit abstimmen. Wir haben ja eine Folge gemacht über den deutschen Vorentscheid. Oh ja, wir haben uns sehr, sehr darüber ausgelassen, über den Song, über die ganze Vorauswahl, wo wir auch so ein paar, einige Kritikpunkte hatten und für mich läuft der Song auch online ein bisschen unter dem Radar. Also der wird überhaupt nicht wahrgenommen. Also es gibt da zwar so auch so ein paar Reactions-Videos so, aber es ist irgendwie ein Lied, was ich auch nicht so häufig höre. Es jetzt nicht weiter skippe, aber so häufig nicht höre ich das nicht. Ich höre andere Songs häufiger als Deutschland. Deutschland ist, das ist sonst anders. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also irgendwie ist das nicht mein Ding. Kennst du noch die zwei russischen Zwillinge? Mhm. So ähnlich klingt der Song. Das ist fast dieselbe Songaufbau, auch Performance technisch nicht gleich, aber ähnlich. Ja gut, die werden jetzt nicht die Haare verflechten und zwei Glasstäbe sich da nehmen und dann irgendwie miteinander kämpfen sozusagen und dann die irgendwie in diese Wippe reinstecken, aber so vom Prinzip her ist es dieselbe Machart und irgendwie ist das für mich in der Zeit stehen geblieben, dieser Song von den beiden. Ist ja auch sehr, sehr schwierig zu singen, das wissen wir ja von unserem guten Kollegen, der so Songanalysen macht. Ob bei YouTube, aber irgendwie ist das nicht mein Ding. Das ist irgendwie. Naja, die Darstellung finde ich schon sehr gelungen, wenn sie halt sagen, ja, sie wollen für mehr miteinander werben. Und das, ich sag mal so, das kenne ich so ein bisschen so aus eigener Erfahrung, wenn viele Frauen unter sich sind, dann gibt es natürlich manchmal tatsächlich auch so Streitereien, wo man dann manchmal so denkt, was soll das jetzt? Und dann ist natürlich dieser Kreisel, so unter dem Motto, alles dreht sich irgendwie so um ein Thema oder so. Und das ist auf der Bühne tatsächlich mit diesem Drehteller, auf dem sie da ja stehen und rumwandern und singen und so weiter und sich ja teilweise ja so ein bisschen anschreiend auch ansingen, ist das schon sehr gut gelöst. Also ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt beispielsweise letztes Jahr Michael Schulte irgendwie öfter gehört habe oder so, weil ich halt dann immer die Playlist dann anmache und dann Shuffle mache und gucke, was kommt jetzt rein. Und ich höre das Lied schon sehr gerne. Und ich habe die beiden jetzt auch schon des Öfteren auch schon mal jetzt so in Interviews gesehen. Die beiden machen einen sehr netten Eindruck. Ich glaube, die werden auch vor Ort, glaube ich, auch noch die Herzen der Leute auch erreichen. Ob das jetzt nun wirklich reicht, das bleibt gefragt. Also wir hatten ja im letzten Jahr tatsächlich auch, Michael Schulte lief ja auch lange unter Ferner liefen. Und ja, das stimmt auch. Also so in der ersten Woche oder so waren sie, glaube ich, noch in der Top 20 oder so, glaube ich, kurz nach dem Vorentscheid und sind jetzt im Grunde genommen aus der Top 100 irgendwie, haben sie es jetzt schon seit zwei Wochen verlassen. Ich höre es tatsächlich auch dieses Jahr auch kaum im Radio. Das kann tatsächlich auch ein bisschen an meinem Radiosender liegen, den ich da höre, der eher so 80er, 90er irgendwie spielt. Aber im letzten Jahr war das schon so, dass Michael Schulte da tatsächlich auch des Öfteren mal irgendwie vorkommt. Das muss aber auch nichts bedeuten. Aber meine Vermutung ist tatsächlich, das wird, glaube ich, tatsächlich nichts mit. Wir werden, glaube ich, so einen bequemen mittleren Platz, glaube ich, bekommen. Ich glaube trotzdem die rechte Seite der Tabelle. Ja, gut, das wäre gut, 15 wäre ja rechte Seite. Also dann glaube ich aber eher so im oberen Bereich kann ich mir das schon irgendwie vorstellen. Also bei den aber bei sie den, werden schwer haben in die Top 10 oder gar in die Top 5. Also ich glaube, da gibt's genügend Konkurrenz, die das, glaube ich, besser können. Die OGAEs machen ja gerade so ein Voting, wo die Fanclubs werten. Und da steht Deutschland teilweise auf Platz 26. 25, 26. Also in deren Votings, ja, in deren Votings von den einzelnen Fanclubs. Und da ist Deutschland meistens auf Platz 25, 26. Also nicht besonders gut. Wir haben das ja auch schon mal erläutert. Wir haben ja den ESC Green Room 25, der Sonderzug nach Adlershof. Da haben wir ja ganz ausführlich über den deutschen Vorentscheid gesprochen. Daraus vielleicht nur mal ganz kurz so ein kleiner Ausschnitt aus unserer Diskussion. Da war es jetzt so, dass wir uns ein bisschen darüber geärgert haben, dass der Ablauf im Grunde genommen ein bisschen geändert wurde, indem man eben halt sechs Künstler in das Songwriting-Camp eingeladen hat und dann kamen plötzlich Sisters als sogenannter Complete-Act noch dazu. Auch die beiden mussten durch das Panel und auch durch die internationale Jury und trotzdem ist es so ein bisschen so eine Ablaufänderung gewesen, die uns persönlich und ich glaube auch viele Fans auch gestört hat. Und jetzt wird man sehen. Also meine Theorie ist ja so ein bisschen, der NDR wird vielleicht tatsächlich ein bisschen mal dann zurückblicken können, wenn der ESC in Tel Aviv gewesen ist, weil das Panel hat ja bei dem Vorentscheid Sisters nur mittlere Punktzahlen gegeben und die Jurys 12 Punkte beziehungsweise auch die Zuschauer. Wenn es jetzt wirklich wieder erwarten dazu käme, dass Sisters wirklich innerhalb der Top 10 oder Top 5 irgendwie stattfindet, müsste man sich tatsächlich mal doch nochmal dieses Projekt des Panels nochmal überlegen, ob die wirklich gut gewählt sind, dass sie dann doch nur sechs Plätze gegeben hätten und umgekehrt, wenn sie jetzt irgendwie so weit hinten, wie du schon sagst, irgendwie Platz 26 oder so sind und die internationale Jury und auch das Publikum hat gesagt 12 Punkte, dann kann es natürlich auch ein bisschen schwierig werden damit. Also das wird schon noch interessant werden. Wir werden gucken. Also wer sich da nochmal ausführlich nochmal damit beschäftigen will, dem sei unsere Folge Sonderzug nach Adlershof nochmal empfohlen. Findet ihr alles auf unserer Seite escgreenroom.de. Naja, das wäre halt nur das Problem, wenn wir einen schlechten Platz machen sollten, dann fängt die ganze Chose ja wieder an. Dann wird über das ganze Format diskutiert, dann wir kriegen es irgendwie nicht geschissen dann. Also so ist es, also wenn das dann so wäre, dann kriegen es halt nicht geschissen, einen vernünftigen Vorentscheid bei ihnen zu bekommen. Was andere Länder ja irgendwie einigermaßen hinkriegen. Und wir irgendwie dann wieder drum doktern an diesem Format. Und dann versteht das wieder keiner mehr. Also das ist irgendwie nervig. Dann sollen sie verdammt nochmal jemanden da. Wenn das jetzt passiert, einen schlechten Platz machen, dann sollte jemand intern auswählen. Mhm. Ja gut, dazu müssen sie natürlich auch die Leute haben, die das dann auch können, ne? Die das dann auch auswählen können. Aber dann sollen sie da die Energie reinstecken und nicht mehr in die Sendung, weil ich das nicht mehr sehe. Dann sollen sie wirklich jemanden dort reinwählen, dort jemanden auswählen, der intern vernünftig ein Song, ein Künstler, der feststeht, der auch durchaus bekannter sein kann, und dann sollen die dann einfach intern auswählen. Ja, ich glaube nur, dass hier in Deutschland würde dann die Diskussion sehr, sehr hochtraben, dass sie dann sagen, Wieso, wir wollen darüber abstimmen, das ist ja undemokratisch. Ich glaube, das ist immer so ein Punkt irgendwie hier in Deutschland. Irgendwie einerseits regt man sich natürlich darüber auf, was ist das so für ein Vorentscheid, das ging ja gar nicht. Ja, richtig, was und so, geht gar nicht produktiv. Jeder kann ja anrufen, denn so viele Leute haben ja beim Vorentscheid gar nicht angerufen. Das war ja dann doch relativ übersichtlich, wer da seine Cents investiert hat. Und andererseits, wenn man, ich meine, das, abgesehen vom Künstler, wenn es damals bei Xavier Naidoo, sollte das ja auch so gewesen sein, der Künstler stand fest und es gab dann eine Sendung, wo wir dann den Song auswählen konnten. Da war ja auch, abgesehen von Xavier Naidoo, ist es halt dann, ist es, ja gut, bei Lena hat es ja auch funktioniert. Also da gab es ja auch 2011 gab es ja dann, sie war dann die Titelverteidigerin und es gab, glaube ich, 4 oder 6 Songs standen zur Auswahl und mit Taken by a Stranger haben sie nachher auch eine ganz gute Wahl getroffen. Und das, ja gut, manchmal muss man auch vielleicht mal auch mal sehen, okay, es läuft nicht immer jedes Jahr gut. Also das ist vielleicht, muss man da mal sagen, man muss halt nur dranbleiben und das muss man gucken, nur ich denke mal, es wäre tatsächlich besser gewesen, entweder hätte man sich entschieden und hätte gesagt, liebe Plattenlabel, schickt uns Complete Acts und daraus machen wir einen Vorentscheid oder wir machen halt so ein langwieriges Songwriting-Camp und so weiter. Und dann kommt keiner dazu. Genau, und dann kommt keiner dazu. Also es ist auch nicht so, dass das jetzt so überraschend plötzlich Sisters aus dem Hut gezaubert wurde. Das nicht. Das wurde ja auch angekündigt. Und trotzdem hat es nicht so geklappt, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Weil die zwei hätten ja einfach mit ins Songwriting Camp gehen können. Also die zwei hätte man ja auch sagen können, ihr geht zwar mit ins Songwriting Camp, ihr schreibt einen Song mit den Leuten dann zusammen. So. Und dann wäre das ein anderer Schnack. So, ja. Das könnt ihr ja generell sagen, wenn ihr mitmachen wollt, kommt ihr alle in ein Songwriting Camp, ihr könnt auch einen eigenen Song mitbringen und dann gucken wir mal, ob das passt zu dir und so und hat das der Teilnehmer immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich nehme meinen Song oder ich nehme den anderen Song so. Das ist dann ein anderes Prozedere als zu sagen, wir nehmen jetzt irgendwie extern irgendjemand mit rein und die sind nicht beim Songwriting Camp dabei und so, also das ist irgendwie doof. Also wenn dann schon alle in Songwriting Camp, wirklich alle in Songwriting Camp, die natürlich auch ihren Songs mitbringen können, so, was auch einige gemacht haben. Die haben vielleicht auch einige Songfragmente mitgehabt, oder sie haben einen Demosong mitgehabt, den sie verändert haben. Also das kann ja alles sein, das wissen wir ja alles nicht. Und das, so könnte man halt besser arbeiten, als zu sagen, wir nehmen jetzt halt irgendjemanden einen fertigen Song damit rein. Und dann wird dann halt genommen. So. Das ist irgendwie nicht der richtige Weg, weil es hat wieder so diesen Clubkonzert-Charakter, ne? Diesen Clubkonzert-Dings, wo man sagt, ach, wir nehmen jemanden externes dazu und der wird dann auch gewählt und so war es ja jetzt auch. Also, es war immer so bei den Clubkonzerten, wo hat ja immer der gewonnen, der das Clubkonzert gewonnen hat. Und diesmal ist es genau dasselbe mit den Complete-Acts. Der extern raus aus den ganzen Verfahren zusätzlich dazukommt, der gewinnt. Daraus hat man nicht gelernt, finde ich, ne? Jetzt in den letzten Jahren so. Dass man, wenn man sowas macht, dass man dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Externe dann gewinnt, ist dann höher. So. Und das darf halt nicht sein. Weil wir hätten, wenn wir jetzt ist das nicht dabei gewesen, hätten wir wahrscheinlich einen anderen Sieger gehabt. Ob der besser oder schlechter gewesen wäre, sei mal jetzt mal hingestellt. Aber so ist das von der Transparenz her und von der Nachvollziehbarkeit für den Zuschauer nicht wirklich schön. Und dass dann auch noch Menschen in der Jury sitzen, die dann auch noch mal irgendwie bei The Voice Kids, die sozusagen als Mentor dabei waren, das macht es auch nicht besser. Also deswegen, warum sitzt in der internationalen jemand aus Deutschland? Ne? Und jetzt also, stell dir mal vor, Sinn. Die gewinnen das Ding jetzt in Tel Aviv und dann halten sie uns jetzt diesen Kommentar irgendwie vor. Naja, also ich sag mal so, wir laufen unter dem Radar. Wie wahrscheinlich ist das, dass wir so sehr, dass wir gewinnen? Ich halte das jetzt nicht für besonders hoch. Ich lehne mich da weit aus dem Fenster, aber ich glaube es nicht. Nein, nun war es ja so tatsächlich, dass dieser Auftritt auf dem Drehteller, da waren sie ja noch teilweise sehr, sehr unbeholfen da draus. Kann ich natürlich auch vollkommen verstehen. Das ist auch so, ich sag mal, da die Balance zu halten, dabei irgendwie noch gut zu singen und gut zu performen, das ist natürlich so. Ich vermute mal, dass sie da jetzt noch ein bisschen dran drehen oder sie finden einen anderen Weg, das Ganze auf die Bühne zu bringen. Das wollen sie ja machen, ne? Sie wollen diesen Drehteller irgendwie nicht mehr. Ja, doch, es ist geplant, die Performance zu verändern. Mhm, okay. In welcher Form auch immer. Ja. Das wissen wir nicht. Ja. Aber das, ich denke mal, das wird auch diese Drehbühne, die drehbare Bühne wird wahrscheinlich so in der Form, ob sie stattfindet oder anders stattfindet, das wird man sehen. Weil das war ja, es war noch nicht ganz 100% zu 100% balanciert, sage ich mal. Nein, so. Gut, das waren die ja alle sieben nicht, ne? Das war ja wirklich tatsächlich bei vielen, bei jedem fehlte ja immer irgendwie noch was. Und das ist auch selbst bei Sisters irgendwie halt so. Da mag ich natürlich tatsächlich auch ein bisschen darauf verweisen, dass es im letzten Jahr auch so war. Michael Schulte hatte ja auch so ein Staging. Das sollte ja so ein aufgeklapptes Buch sein und es sah eigentlich aus wie ein Laptop und das haben sie ja komplett dann verworfen und haben ja diese Bespielung da dann gemacht. Und das hat das Ganze natürlich tatsächlich auch rausgerissen. Und in den beiden Eurovisionswochen haben ja international auch so mancher schon darüber geredet, Mensch, Deutschland könnte gewinnen. Und wir waren ja da tatsächlich auch bei den Abstimmungen auch schon sehr, sehr nah dran und sind daher irgendwie Vierter geworden. Und das kann natürlich jetzt auch noch so sein, dass man da vielleicht ja, noch so ein Ass im Ärmel hat und das ganze Ding natürlich jetzt noch voll dreht. Also man muss natürlich sagen, die beiden sind, auch wenn sie noch sehr jung sind, ja auch schon so mehr oder weniger erfahren so auf der Bühne. Also das würde ich den beiden tatsächlich auch jetzt mal so zutrauen, dass dass da auch was Gutes erwachsen kann. Den Song finde ich auch nicht schlecht, aber ich gebe dir recht, ich glaube auch eher, das wird höchstens irgendwie das Mittelfeld erreichen. Und ja, und wenn man dann so manchmal auch so, zumindest in der eigenen Twitter-Bubble irgendwie halt so guckt, dann poppen ja immer so diverse Länder irgendwie auf. Ja, der ist toll, ich höre aber leider seltens oder gar nicht Germany, ne? Und das ist so ein bisschen das Problem dabei, ne? Sehr, sehr selten oder fast gar nicht Germany. Also wir laufen da nicht, wir laufen, das war bei Michael Schulte anders. Muss ich mal so sagen. Es war nee, aber nicht nicht so, nicht aber wenn wir haben da irgendwie. Nein, nicht in der Zeit. Also heute vor einem Jahr war Michael Schulte auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das fing dann erst an, als in dem Wochenende, also in der ersten Probe dann bekannt wurde. Amsterdam und so, ne? Nee, nicht nur Amsterdam. Ja gut, da ist er auch gefeiert worden. Aber wirklich erst bei der ersten Einzelprobe, wo man dann das erste Mal sehen konnte, was kommt da auf die Bühne. Und die erste Einzelprobe, da darf man ja immer nicht rein als Pressemensch, sondern man sieht es dann auf den großen Monitoren, die dort aufgehängt werden. Und dann sieht man ja schon tatsächlich das Fernsehbild auch, so wie das dann später im Finale sein wird. Und da habe ich schon tatsächlich Pipi in die Augen gekriegt, weil sie es wirklich sehr, sehr stimmungsvoll gemacht haben. Und wenn sie das erneut wieder hinkriegen, dann haben wir, glaube ich, die letzte Viertelstunde dummes Zeug geredet. Sonst nicht. Ja, sonst nicht. Wir werden es sehen. Deswegen ist es auch so schwer vorhersehbar, ne? Das ist ja das. Ja. Das ist sehr, sehr schwer vorhersehbar. Also wie gesagt, nochmal, ihr könnt da euch auch nochmal unsere Vorentscheids- uns auch gerne unter Kommentar unterbringen. Genau. Wenn ihr was anderes meint, dann bitte. Unbedingt. Wir versuchen das mal in der nächsten Folge auch nochmal darauf einzugehen. Also wenn ihr andere Meinung habt dazu, dann gerne unter den Kommentaren zu schreiben. Genau. So. So, dann haben wir noch, zwei Länder. Jetzt muss ich hier gerade mal, so, jetzt bin ich hier wieder drin. Und zwar auch an diesem Semifinale darf Italien mit abstimmen, die auch schon fürs Finale gesetzt sind. Trotz kritischer Stimmen gewann Alessandro Mammut, wie der 26-Jährige im bürgerlichen Leben heißt, das Sanremo-Festival 2019 in Italien. Dem Sieger gebührt die Ehre, das Land beim Eurovision Song Contest zu vertreten. Er musste nicht, aber er wollte. Die kritischen Stimmen kamen von all jenen, für die Mammut als Sohn eines Ägypters nicht zu ihnen gehört. Allen voran twitterte der italienische Innenminister Salvini, er habe für den Song Ultimo abgestimmt. Nun ja, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Und in seinem Song Soldi lernt er seinen Vater kennen, der getrennt von der Familie lebt, kein Interesse an ihm hat und nur Geld von ihm will. Tja, also ich sag mal, das ist ein toller Song. Irgendwie diese Rap-Part ist irgendwie total hörbar für alle, für jeden, auch jemanden, der nicht so Rap-Musik, das heißt, ja, Sprachgesang, ich würde es als Rap nicht ganz bezeichnen, weil es sehr, sehr auch teilweise gesanglich ist und er auch singt, er natürlich auch singt, aber es hat, der Typ hat irgendwie was, der ist cool, er ist ein typischer Italiener, obwohl er gar nicht aus Italien kommt, aber er ist, also ursprünglich aus Italien kommt, aber er ist irgendwie der typische Italiener. Ja, er ist Italiener, da geboren, seine Mutter ist auch Italienerin, aber der Vater ist eben also, halt, wie gesagt, okay. Ägypter, ne? Aber er ist der typische Italiener für mich, auch wenn er, wenn sein Vater nicht aus Italien kommt, so. Er ist der typische Italiener, er ist der typische italienische Musiker, ein sehr sympathischer Mensch, finde ich. Er macht einen tollen Song, hat er. Was, glaube ich, ein bisschen fehlen wird bei der Live-Performance, ist das Orchester. Denn das Orchester hat sehr, sehr viel mitgeklatscht. Das hatte irgendwie was, weil in den Song wird ja auch geklatscht, ne? Also mal so kurz. Ob das dann auch so in der Halle passieren kann, also dass die Leute dann das da mitmachen, das wäre schon cool, wenn das irgendwie hinbekommt, ja? Und da bin ich echt gespannt, wie sie das umsetzen, aber ich glaube, Italien ist auch zu Recht, finde ich, auch sehr, sehr hoch in den Wettquoten, aber die Wettquoten nicht immer das sind, was sie versprechen, aber Italien macht das schon sehr, sehr gut, finde ich. Also Italien hat schon einen sehr, sehr guten Song. Ich habe mir das tatsächlich noch nie angetan, mal das gesamte Sanremo-Festival mal zu verfolgen. Das geht ja immer so eine ganze Woche, ich glaube so Dienstag geht das los, bis dann Samstag dann auch das Finale ist. Das werde ich mir, glaube ich, mal im nächsten Jahr tatsächlich mal antun, weil ich habe jetzt zwischendurch mal mir auch ein paar Songs nochmal im Nachklapp dann auch nochmal angehört und das ist wirklich sehr, sehr gutes Material. Da ist eigentlich, dass sie dann den Sieger zum ESC schicken, mehr oder weniger ein Abfallprodukt. Also es geht gar nicht darum, um die Teilnahme beim ESC, sondern sie wollen dann ein geiles Festival irgendwie machen. Auch über diesen Song Ultimo, der war jetzt auch nicht schlecht, aber das war halt dann doch eher sehr, sehr so schmalzig, schlagermäßig auch. Aber selbst der Song war gut gemacht. Der Mammut macht das ja so in so einer sehr monotonen Art, ne? Also diesen Schmerz, den er da damit transportieren will, das kann er sehr gut. Also diesen Ärger, den er da über seinen Vater dann spricht und dann muss ich ihm sogar noch Geld, da sollte ich ihm noch Geld geben und so weiter. Also das ist schon, das macht er schon ganz, und das ist schon sehr, sehr cool und da freut man sich auch tatsächlich drauf. Und aus Italien, also selbst die schwächsten Beiträge der letzten Jahre aus Italien, die sind halt immer noch geil und manche Länder würden sich freuen, wenn sie diese Qualität auf die Bühne bringen würden. Also so zum Beispiel diese Nina Silli 2012 irgendwie. Das fand ich eher so ein bisschen nicht so toll. Wo sie um die City gesprochen hat. Ja, aber selbst der Auftritt war noch, dafür war es noch geil. Also das war schon wirklich sehr, sehr cool. Und und Italien ist, also Italien bemüht sich auch darum, dadurch, dass sie eben halt dann auch im Finale auch gesetzt sind, dass sie dann auch gleich wirklich auch was Gutes bringen, wo man sagt, ja, das hat auch eine Teilnahme im Finale auch verdient. Und ich bin mir sicher, dass das auch in naher Zukunft auch tatsächlich irgendwann mal Sieg irgendwie halt auch mal geben wird beim ESC. Ich glaube, das dauert nicht mehr so lange. Das wird, glaube ich, demnächst auch noch mal Wirklichkeit werden. Wäre auch schön, ja. Ein bisschen warm in Rom dann zu sitzen im Café und dann irgendwie, ja, ach ja, wir haben ja ESC, wir können den Vatikan noch besuchen und so. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Genau. Ich überlege gerade, es war nicht Rom, sondern was war denn eigentlich so im Blick? Turin war ja im Gespräch. Als es damals hieß, naja, vielleicht könnte Francesco Gabani den ESC gewinnen, da hieß es dann lange Zeit, ja, das könnte Turin werden. Also das ist wohl schon so im Hintergrund in der Planung. So ähnlich wie wenn Russland mal gewinnt, dass es dann mal nach Sotschi gehen sollte. Also sind wir mal gespannt. Ja, gut, da haben sie Platz, ne? Ja, genau. Vor allen Dingen müssen sie ja das mal bespielen, für die Olympischen Spiele gebaut haben. Ja, genau, wo sie dann die Umwelt da mal eben kurz weggemacht haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und der letzte in diesem Reigen ist auch ein Land, was im Moment auch nicht nur auch außerhalb des ESC sehr stark im Gespräch ist, nämlich Großbritannien. Ja. Beim britischen Vorentscheid You Decide standen drei Songs, nämlich Freaks, Sweet Lies und Bigger Than Us, in jeweils zwei Versionen zur Auswahl. Zunächst wählten die Jurymitglieder Molly King, Marvin Humes und Ryan Clark Neal jeweils ihre favorisierte Version aus. Und nach dieser Duellrunde entschieden sich dann die Zuschauer für Michael Rice und seinem Song Bigger Than Us. Der 21-Jährige wurde in seinem Land bekannt durch den Sieg bei der Castingshow All Together. Now. Ach ja, All Together Now. Ja, genau. Richtig. All Together Now. Ich muss dazu sagen, ich habe einige Videos dazu gesehen, wo er in der Castingshow dabei war. Das ist eine sehr, sehr, eine Panel-Show, wo du mitten im Publikum, nicht im Publikum, aber auf einer Bühne stehst und gegenüber sitzen dir 100 Musiker, die du überzeugen musst. Da saß unter anderem Jerry Halliwell drin. Kennt man vielleicht von den Spice Girls und noch einige andere bekannte Leute, die dort drin saßen. Und er hat in der Show als einziger geschafft, dass er alle 100 Personen überzeugt hat. Also der gute Mann kann singen, sehr, sehr gut singen sogar. Gut, der hat ein paar Probleme mit der Gestik und Mimik. Ja, aber unbedingt. aber singen kann der. Und ich muss sagen, umso mehr ich diesen Song höre, umso besser finde ich ihn. Das ist genau das anders gedrehte Ding wie bei John Ludwig. Weil er hat ja auch den Song mitgeschrieben, das darf man ja nicht vergessen. Aber ich finde das irgendwie geiler, weil der Typ halt irgendwie ein Typ von nebenan ist. Ein normaler Typ halt ist. Also nicht so, ich finde ihn irgendwie authentischer. Authentizität, das war ja das Wort des letzten Jahres, Authentizität. Ich finde ihn viel, viel authentischer als John Ludwig. Und der Song ist vielleicht nicht besser, aber er verkauft ihn gut. Er kann ihn gut verkaufen, er kann das bestimmt nicht sehr, sehr gut. Und wenn er sich ein bisschen trainiert, kann das durchaus was Vernünftiges werden. Also es könnte zwar auch ein typischer DSDS-Song sein, das ist es auch irgendwie, aber es ist irgendwie, ist seine Art, der Typ irgendwie cool oder nett, sagen wir es mal so. Ja, aber für mich reicht es irgendwie nicht so ganz. Also, der ist schon sehr, sehr britisch, so. Ne? Aber also in den letzten Jahren hat jetzt natürlich auch Großbritannien jetzt keine Probleme gehabt, gute Sänger zu schicken. Das haben sie auch. Aber die Songs sind halt dann immer auch so ein bisschen mit gezogener Handbremse. Also, bei You Decide hat mir tatsächlich, das hat mich auch tatsächlich ein bisschen gestört. Also er fuchtelt mir noch ein bisschen zu viel da so mit den Armen rum und er sieht für mich auch eher so, gerade so von seiner Frisur und so weiter, auch eher so ein bisschen aus wie so ein britischer Mallorca-Besucher, der irgendwo da am Abfeiern ist. Mit Schlappen, ja? Ja, ja. Und das, und kurze Hose. Genau, und dann so, und dann so rot gebrannt, weißt du, so irgendwie. ja, das ist natürlich, ja, ist mega subjektiv jetzt von mir. Ja, das ist jetzt auch wieder so ein Song, wo man eben halt so Elemente zusammenbaut, irgendwie, die du auch in anderen Songs wirklich wiederfindest. Und wo ich dann denke, ihr meint das schon gut, aber die Popbranche ist auch schon irgendwie ein bisschen weiter. Und es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so, dass das Problem von der Briten insgesamt, sie sind irgendwo in so einer alten Zeit irgendwo stehen geblieben und denken immer noch, eigentlich müssten sie jedes Jahr den ESC eigentlich gewinnen, weil sie ja doch so geile Musik irgendwie halt machen. Und das ist eben halt nicht so. Und da schläft die Konkurrenz nicht und Großbritannien ist da auch mittlerweile nicht mehr die Großmacht, die den anderen zeigt, wie man jetzt den ESC gewinnt. Der letzte ESC-Sieg liegt ja auch schon 1997 irgendwie halt zurück, also schon über 20 Jahre. Und das war auch so ein bisschen, bei dem Vorentscheid halt so, da haben sie dann nochmal so ihre ganzen Erfolge irgendwie gefeiert und so, als es dann so in die letzten vergangenen Jahre ging, da wurde es schon sehr, sehr dünn, weil eben halt da auch nichts ist und da ganz viel so Platz 24, Platz 25 irgendwie halt letztendlich dabei herausgekommen ist. Und ja, und im letzten Jahr hat ja die Suri auch ein bisschen so Mitleidspunkte noch dafür bekommen, dafür, dass sie dann ja von so einem Typen da gestört wurde auf der Bühne an ihrem Auftritt. Die Briten haben das dann nicht noch wiederholt, was sie hätten gekonnt. Aber ich glaube, da insgesamt ist es halt leider, ja, wird es, glaube ich, also locker auf der rechten Seite der Tabelle abspielen, wo wir die Briten irgendwie halt wiederfinden können. Ne? Aber ich sag mal so, die Kollegen aus Australien, ja, stellen die Briten ein bisschen in die Ecke, ne? Mhm, also mit der Vorentscheidung, unbedingt. Mit der Musikauswahl, ja. Obwohl sie eigentlich von der Mentalität sehr, sehr ähnlich sind, ja? Aber sie nehmen das viel, viel ernster als die Briten. Naja, also ich denke mal, wenn man sich jetzt zum Beispiel, das konnte man sehr gut, an dem Freitag gab es Judy Side aus Großbritannien und gleich am Samstagmorgen fand dann der Vorentscheid aus Australien. Und die Australier haben eigentlich so eine Entertainment-Kunst wie die Amerikaner. Also sehr, sehr, auch die Musik mitunter. Also das ist nicht mehr so unbedingt europäisch-britisch, sondern das ist halt so mehr US-amerikanisch. Und das erinnert einen dann schon eher so an so Fernsehshows aus den USA und auf eine gute Art. Und und deswegen ziehen halt auch die Australier, aber auch viele andere Länder. Also da muss ich auch sagen, selbst Deutschland muss ich da nicht so in Schutt und Asche stellen. Also das wie die Briten können wir schon lange. Also da gibt es auch eine ganze andere Reihe auch kleinerer Länder, die da wirklich Gutes leisten. Und das ist schon, schwierig. Also auch da muss man mal sagen, auch schon alleine diese Art der Briten beim Vorentscheid, dieser Subtext, ach ja, eigentlich finden wir ja den ESC auch scheiße. Ja, wir gucken uns das eh nicht an. So. Und das ist halt so ein bisschen so in der Tradition von den Kommentaren von Terry Wogan, der das viele Jahre irgendwie für die BBC gemacht hat, der das irgendwie auch alles in den Dreck gezogen hat. Das ist schon schwierig. Also da muss man schon auch ein bisschen so einen Vorentscheid auch so machen. Also ich finde es ja gut, das können zum Beispiel die Schweden sehr gut irgendwie, dass sie dann auch über sich lachen können. Ein bisschen haben sie das beim deutschen Vorentscheid auch so ganz gut hingekriegt, so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern und sich nicht so ganz ernst nehmen und so weiter. Das finde ich auch legitim, aber man sollte da nicht so, naja, eigentlich ist das ja seltsam, da jetzt nach Tel Aviv zu fahren, da sind so seltsame Beiträge und so, ja gut, dann hast du das Publikum eh schon gleich so auf dieser Schiene, das wird ja sowieso irgendwie nix, also ne? Ist auch kein Wort, also stimmt. Da wollen wir dann auch nicht gewinnen, also so unter dem nicht, Motto. Bloß nicht. Genau. Nein. Ja, genau. Ja, also mal gucken, wie weit die Briten kommen. Im Finale sind sie ja sowieso schon. Und da sie gerade andere Probleme haben als in den Eurovision Song Contest und irgendwie mal jetzt wissen müssen, ob sie jetzt in der EU bleiben oder nicht, mal gucken. Also da gibt es politisch ganz andere Probleme. Ja, dann haben wir die Reise durch die Songs gemacht oder durch die meisten Songs, wie wir jetzt irgendwie versuchen, da jetzt mal eine Prognose hinzukriegen, wer wird wohl in das Finale einziehen. Wir werden dann am 14. und 16. Mai werden wir dann schlauer sein und insbesondere dann am 18. Mai. Wir werden uns dann Ende April tatsächlich nochmal melden mit einer letzten Folge, bevor es dann im ESC-Land irgendwie vor sich geht. Wir können das ja jetzt schon mal so ein bisschen schon mal aufs Tableau bringen. Wir sind da noch nicht endgültig in der Konzeption, aber wir werden wohl auch Live-Podcasting machen. Ich werde ja nach Tel Aviv fahren, dort bin dort akkreditiert und werde mich mal so ein bisschen hinter die Kulissen mal stellen, mir das mal angucken, die Proben und so weiter. Und dann werden wir versuchen, so ungefähr zweimal in der Woche in den beiden Eurovisionswochen uns dann zusammenzuschalten. Ich in Tel Aviv, Dennis in Rostock. Und dann werden wir uns mal ein bisschen darüber unterhalten, was denn da jetzt so vor Ort irgendwie abgeht. Wir werden das dann noch an anderer Stelle, vielleicht das nächste Mal, wenn wir die Folge dann auch jetzt Ende April dann nochmal machen, da können wir euch dann nochmal ganz genau sagen, wie das dann so über die Bühne geht. Aber ich glaube, das wird, glaube ich, eine interessante Geschichte werden. Das glaube ich auch. Wir werden das erste Mal live aus dem Gastgeberland senden. Ich zu Hause hier und du in Tel Aviv. Und das wird sehr, sehr spannend. Du wirst auch einige Gäste dabei wahrscheinlich dabei haben, die wir so noch nicht verraten werden, eventuell. Und das wird, glaube ich, eine richtig coole Geschichte, die wir so noch gar nicht gemacht haben. Das wird. Nee, und mit Hilfe von Podlife und Ultraschall und StudioLink können wir das ja ohne weiteres irgendwie auch tun. Also ich freue mich da jedenfalls schon drauf. Genau, und live zuhören, wie wir das dann machen. Und natürlich könnt ihr diese Folgen dann auch im Nachhinein nochmal dann anhören. Ja, so geplant ist, dass wir uns irgendwie an einem Abend immer 17 Uhr zusammenschalten. Da könnt ihr uns dann hören. Und dann werde ich dann versuchen, dass der Download dann spätestens am nächsten Morgen dann in euren Podcatcher ist, wenn ihr das eben nicht schafft. Viele müssen ja dann um die Zeit noch arbeiten oder sind noch auf dem Weg zur Arbeit oder so, auf dem Weg nach Hause. Und das werden wir dann, da werden wir dann mal gucken. Aber das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und dann werde ich auch so ein bisschen mal auch so von dem Land erzählen. Und ich bin da mal sehr gespannt. Es wird einer meiner teuersten ESCs, glaube ich, werden. Jetzt neuerdings habe ich mich da auch mal schon mal erkundigt. Vielleicht werde ich mir auch sogar ein Fahrrad dort leihen und werde dann eher mit dem Fahrrad auch überall so durch die Gegend fahren. Wenn ihr da vielleicht auch schon Erfahrung mit habt, dann könnt ihr uns ja da vielleicht auch nochmal irgendwie dazu schreiben. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse podcast@escgreenroom.de. Wenn ihr da vielleicht Erfahrung habt, also da bin ich jetzt im Moment gerade so in der Findungsphase. Und nächstes Mal werde ich auch mal ein bisschen davon erzählen von Eurovision in Konzert. Genau, das ist ja dann noch vorbei gewesen, genau so genau. Ist es. Und du wirst die Eindrücke erzählen, wie die Künstler, ein Großteil der Künstler, die da dabei sein werden, live sein sind oder sind. Ja, genau, weil das ist ja so ein bisschen dann noch eine Blackbox, so wie wir ja heute auch gesehen haben. Wir kennen halt nur die Clips, nur die Studioversion. Und da kann man so das erste Mal schon mal sehen, wie die Künstler sich dann auf der Bühne schlagen. Ja, ich denke mal, das war es erstmal mit den Songs und wir freuen uns schon auf eure vielzahligen Kommentare, wenn ihr dann sagt, nein, das geht ja gar nicht. Ja, was habt ihr da erzählt? Genau, geht Deutschland das, Leute? Wird gewinnen, also was redet ihr denn dann da? Dann erzählt, genau, dann schreit uns das drunter, bombardiert uns den Kommentaren zu sozusagen und wir freuen uns auf eure Kommentare und wir gehen natürlich darauf ein in der nächsten Folge. Genau. Alles weitere, alle Infos auf escgreenroom.de, da findet ihr alles, alle Folgen und auch unsere Kontaktdaten. Dann würde ich sagen, erstmal einen schönen Tag und genau. Wir hören uns demnächst wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.